Manchmal denk ich einfach so nach, krieg den Eindruck, dass das Leben im Zeitraffer rast. Vorbei und das war's, jeder einzelne Tag. Ein hektisches Treiben, sieh mich schon morgens früh um 6 Uhr in die Stretch-Limo steigen, um dann todesmutig rasend loszufahren durch Großstadtstraßen, weil Fotografen für ein fucking Fotoshooting warten. Dieses Business steht nicht mal für 5 Minuten still. Ich geh ans Handy, weil irgendwer mich interviewen will. Zwischendurch texten, mit MacBook in der Fahrgastzelle, schnell als Presse holen, vom Snackshop in der Star-Tankstelle. Und dann nix wie weiter, anhalt Strich erscheinen im Licht dann vorbei, als säße ich im X-Wing Fighter. Ich werd im Biss gefeiert für Double- und Triple-Time-Parts, aber kicke die Zeilen in der Geschwindigkeit nur, weil's schlichtweg Zeit spart. Es ist nicht einfach, doch ich hab mir das so ausgesucht. Steige aus der Limo und kann hören, wie die Crowd mich ruft. Corey improved sein Stage-Diving-Game. Mama kriegt mich fast nur noch bei FaceTime zu sehen. Ich lehn am Turbusfenster, Hoodie auf, Textblock, Retalk, auch wenn's klingt wie ein 8-Mile-Klischee. Ich brauch Zeit. 1000 Pläne, 1000 Ziele und ich weiß nicht, ob sie reicht. Gib mir mehr von dieser Zeit. 1000 Pläne, 1000 Ziele und ich weiß nicht, ob sie reicht. Ich blick auf den Uhrzeiger, das Ticken geht stur weiter. Nippe am Café und zähle die Gigs auf dem Tourflyer. 26 Dates in einem einzigen Monat, alle ausverkauft. Egal ob Klein- oder Großstadt, ab in den Nightliner, um zur nächsten Stadt zu fahren. Statt zu schlafen, auf die Liege legen, E-Mails lesen, Akku laden. Keine Zeit, Kraft zu sparen, geschweige denn schlapp zu machen. Ein gemachter Mann zu sein, bedeutet was gemacht zu haben. Ich hab viel gemacht und vieles noch vor, denn die Verlustängste bleiben auch nach der 7. Million. Ich habe eine Rap-Karriere, doch bleib so fokussiert und motiviert. Ich geh auch mit ner fucking Kettensäge in ne Metzgerlehre. Ich wollte ein Star sein im Game, Parts schreiben, eben paar Rappers abficken und in den Schlagzeilen stehen. Kann nun die Nachteile sehen, doch nimm's weiter gern auf mich, denn deswegen muss meine Mama nicht mehr arbeiten gehen. Du hast immer pflichtbewusst für mich geschuftet, ich will das zurückgeben, jetzt wird für dich geschuftet. Hustle im Wettlauf gegen die Zeit, meine Tracks sind Picassos, doch vom Leben gezeichnet. Ich brauch Zeit. 1000 Pläne, 1000 Ziele und ich weiß nicht, ob sie reicht. Gib mir mehr von dieser Zeit. 1000 Pläne, 1000 Ziele und ich weiß nicht, ob sie reicht.